Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Diese Sendung hat den Titel Traurige Lieder und ein früher Tod. Von den mehr oder weniger traurigen Liedern werden wir bis 3 Uhr insgesamt 27 hören. Dazu ein bisschen aus seinem Leben, das in der Tat nur 26 Jahre dauerte. Es geht um den englischen Liedermacher Nick Drake.